immer alles richtig. Unsere Zahlen, die sind wichtig. Wir haben sehr hohe Ziele. Das sind keine Kinderspiele. Wir arbeiten Hand in Hand, sind immer auf dem neuesten Stand. Und gibt es eine neue Programmversion, dann kennen wir sie vorher schon. Controlling, wir machen Controlling. Controlling, kennt ihr das schon? Controlling ist der Schlüssel zur Motivation. Immer wieder ist was neu. Davor haben wir keine Scheu. Jeder leistet seinen Beitrag. Das ist so, wie ich es mag. Wenn ich unsere Zahlen sehe, wird es spannend im ZND. Mit Ideen und frischem Mut, dann wird alles wieder gut. Controlling, wir machen Controlling. Controlling, kennt ihr das schon? Controlling ist der Schlüssel zur Motivation. Controlling, Controlling, Controlling, der Schlüssel zur Motivation.